Vielleicht enthält er die Nachricht, dass Ihre Cousine Fanny geheiratet hat, fuhr Mrs. Jennings fort und überhörte den Vorwurf ihrer Tochter. Nein, keineswegs. Aha, dann weiß ich, von wem er ist, Oberst, und ich hoffe, es geht ihr gut. Wen meinen Sie, Madame? Fragte er und errötete leicht. Oh, Sie wissen schon, wen ich meine. Es tut mir ganz besonders leid, Madame, sagte er und wandte sich an Lady Middleton, dass ich diesen Brief heute erhalten muss, denn es handelt sich um eine geschäftliche Angelegenheit, die meine sofortige Anwesenheit in London erfordert. In London? Rief Mrs. Jennings. Was können Sie um diese Jahreszeit in London verloren haben? Ich bedauere selbst unendlich, fuhr er fort, dass ich gezwungen bin, eine so angenehme Gesellschaft zu verlassen, aber ich mache mir noch größere Vorwürfe, weil ich fürchte, dass meine Gegenwart erforderlich ist, um Ihnen Einlass in Whitwell zu gewähren. Was für ein Schlag für Sie alle. Aber wenn Sie der Haushälterin eine Nachricht schreiben, Mr. Brandon, sagte Marian lebhaft, reicht das nicht? Er schüttelte den Kopf. Wir müssen fahren, sagte Sir John. Wir können die Partie jetzt, wo sie unmittelbar bevorsteht, doch nicht aufschieben. Sie können eben nicht vormorgen nach London fahren, Brandon, das ist alles. Ich wollte, es ließe sich so einfach regeln, aber es steht nicht in meiner Macht, die Reise auch nur um einen Tag aufzuschieben. Wenn Sie uns nur sagen würden, worum es sich handelt, sagte Mrs. Jennings, dann könnten wir entscheiden, ob es nicht Zeit hat. Sie kämen keine 6 Stunden später, sagte Willoughby, wenn Sie Ihre Reise bis zu unserer Rückkehr verschieben. Ich kann es mir nicht leisten, auch nur eine Stunde zu verlieren. Elinor hörte darauf hin, wie Willoughby leise zu Marian sagte, »Es gibt Leute, die können Vergnügungsfahrten einfach nicht ausstehen. Brandon ist einer von ihnen. Ich wette, er hatte Angst, sich zu erkälten, und hat sich diesen Trick ausgedacht, um nicht mitfahren zu müssen. Ich wette 50 Guineen, dass er den Brief selbst geschrieben hat.« »Davon bin ich überzeugt«, erwiderte Marian. »Ich weiß von früher, dass es keinen Zweck hat, Sie umzustimmen, Brandon«, sagte Sir John, »wenn Sie einmal entschlossen sind. Ich hoffe trotzdem, dass Sie sich noch besinnen. Bedenken Sie, die beiden Miss Carey hier sind extra von Newton herübergekommen und die 3 Miss Dashwood sind vom Cottage zu Fuß heraufgegangen und Mr. Willoughby ist 2 Stunden früher aufgestanden, nur um nach Whitwell zu fahren.« Oberst Brandon beteuerte noch einmal sein Bedauern darüber, dass er der Gesellschaft eine Enttäuschung bereite, erklärte aber gleichzeitig, dass es unumgänglich sei. »Na gut, und wann kommen Sie zurück?« »Ich hoffe, wir sehen Sie in Barton«, fügte die gnädige Frau hinzu, »sobald Sie es sich erlauben können, London zu verlassen. Und wir schieben den Ausflug nach Whitwell bis zu Ihrer Rückkehr auf.« »Sie sind sehr liebenswürdig, aber es ist so ungewiss, wann es in meiner Macht stehen wird, zurückzukommen, dass ich nichts versprechen kann.« »Och, er muss und wird zurückkommen«, rief Sir John. »Wenn er bis zum Wochenende nicht hier ist, werde ich ihn holen.« »Jawohl, Sir John, tun Sie das«, rief Mrs. Jennings, »und dann finden Sie vielleicht auch heraus, was er vorhat.« »Ich stecke meine Nase nicht gern in andere Leute Angelegenheiten. Vermutlich ist es etwas, was ihm peinlich ist.« Oberst Brandons Pferde wurden gemeldet. »Sie wollen doch nicht nach London reiten, oder?« fragte Sir John. »Nein, nur nach Honiton. Von dort nehme ich die Postkutsche.« »Da Sie entschlossen sind zu fahren, wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Aber Sie sollten sich besinnen.« »Ich versichere Ihnen, es steht nicht in meiner Macht.« Dann verabschiedete er sich von der ganzen Gesellschaft. »Besteht keine Aussicht, dass ich Sie und Ihre Schwestern diesen Winter in London sehe, Miss Dashwood?« »Nicht die geringste, fürchte ich. Dann muss ich mich für längere Zeit von Ihnen verabschieden, als mir lieb ist.« Marian gegenüber verbeugte er sich nur und sagte nichts. »Kommen Sie, Oberst«, sagte Mrs. Jennings, »sagen Sie uns, was Sie vorhaben, bevor Sie uns verlassen.« Er wünschte ihr einen guten Morgen und verließ in Begleitung von Sir John das Zimmer. Ein allgemeines Jammern und Klagen, das man bisher nur aus Höflichkeit unterdrückt hatte, brach nun an. Und alle versicherten sich immer wieder, wie ärgerlich es war, so enttäuscht zu werden. »Ich kann mir allerdings denken, worum es sich handelt«, sagte Mrs. Jennings frohlockend. »Wirklich, Madame?« fragten alle wie aus einem Mund. »Ja, es handelt sich bestimmt um Miss Williams.« »Und wer ist Miss Williams?« fragte Marion. »Was? Sie wissen nicht, wer Miss Williams ist? Sie haben bestimmt schon einmal von ihr gehört. Sie ist eine Verwandte von Oberst Brandon, mein Kind. Eine sehr nahe Verwandte. Wie nah, wollen wir aus Angst, die jungen Damen zu schockieren, lieber nicht sagen.« Dann senkte sie die Stimme ein wenig und sagte zu Eleanor, »Sie ist seine uneheliche Tochter.« »Wirklich? Oh ja! Und ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich bin überzeugt, der Oberst hinterlässt ihr sein ganzes Vermögen.« Als Sir John zurückkam, stimmte er von ganzem Herzen in das allgemeine Bedauern über ein so unglückseliges Ereignis ein, schloss allerdings mit der Bemerkung, da sie nun schon einmal alle zusammen seien, müssten sie unbedingt etwas Schönes unternehmen. Und nach kurzer Beratung kam man überein, dass wahre Freude zwar nur in einem Ausflug nach Whitwell liege, eine Fahrt über Land die allgemeine Zufriedenheit aber einigermaßen wiederherstellen könne. Daraufhin wurden die Wagen bestellt. Willoughby fuhr als erster vor, und Marion sah beim Einsteigen so glücklich aus wie noch nie. Er fuhr sehr schnell durch den Park, und bald waren sie außer Sicht und wurden bis zu ihrer Rückkehr nicht mehr gesehen, die erst nach der Rückkehr der anderen stattfand. Sie schienen beide entzückt von ihrer Fahrt, sagten aber nur ganz allgemein, dass sie sich auf den Wegen gehalten hätten, während die anderen über die Hügel gefahren waren. Man beschloss, dass am Abend ein Tanz stattfinden und jeder sich den ganzen Tag lang glänzend amüsieren sollte. Von den Careys kamen noch ein paar mehr zum Dinner, und sie hatten das Vergnügen, mit beinahe 20 Personen am Tisch zu sitzen, was Sir John mit großer Genugtuung registrierte. Willoughby nahm seinen üblichen Platz zwischen den beiden älteren Miss Dashwood ein. Mrs. Jennings saß rechts von Eleanor, und sie saßen noch nicht lange, als sie sich hinter ihr und Willoughby hinüberlehnte und laut genug für beide zu Marion sagte, »Ich bin Ihnen trotz all Ihrer Schlauheit auf die Schliche gekommen. Ich weiß, wo Sie den Vormittag verbracht haben.« Marion errötete und erwiderte sehr hastig, »Wo denn?« »Wussten Sie nicht«, sagte Willoughby, »dass wir in meinem Wagen unterwegs waren?« »Doch, doch, Herr Schlauberger, das weiß ich selbst, und ich war entschlossen herauszufinden, wohin Sie gefahren sind. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Haus, Miss Marion. Ich weiß, es ist sehr groß, und wenn ich Sie besuche, haben Sie es hoffentlich neu möblieren lassen, denn das war bitter nötig, als ich vor 6 Jahren dort war.« Marion wandte sich in größter Verwirrung ab. Mrs. Jennings lachte herzlich, und Eleanor erfuhr, dass sie tatsächlich in ihrer Entschlossenheit herauszubekommen, wo die beiden gewesen waren, ihr eigenes Mädchen bei Mr. Willoughbys Burschen hatte nachfragen lassen und so erfahren hatte, dass sie nach Allenham gefahren waren und dort eine gute Weile damit verbracht hatten, im Garten spazieren zu gehen und das ganze Haus zu besichtigen. Eleanor konnte es kaum glauben, denn es schien ihr unwahrscheinlich, dass Willoughby den Vorschlag machen oder Marion zustimmen sollte, das Haus in Anwesenheit von Mrs. Smith zu betreten, die Marion nicht einmal von Ferne kannte. Sobald sie das Esszimmer verließen, erkundigte sich Eleanor bei ihr und erfuhr zu ihrer großen Überraschung, dass alles, was Mrs. Jennings berichtet hatte, bis in jede Einzelheit stimmte. Marion war ganz empört, dass Eleanor daran zweifelte. »Wie kommst du darauf, Eleanor, dass wir nicht dorthin gefahren sind oder das Haus nicht besichtigt haben? Hast du nicht selbst oft den Wunsch danach geäußert?« »Ja, Marion. Aber ich würde nicht in Mrs. Smiths Anwesenheit dorthin gehen und auch nicht nur in Mr. Willoughbys Begleitung.« »Aber Mr. Willoughby ist doch die einzige Person, die ein Recht hat, das Haus zu zeigen, und da wir im offenen Wagen gefahren sind, war doch für mehr Leute kein Platz. Ich habe noch nie im Leben einen so vergnüglichen Vormittag verbracht.« »Ich fürchte«, erwiderte Eleanor, »dass das Vergnügliche einer Beschäftigung nicht unbedingt ihre Schicklichkeit garantiert. Im Gegenteil, nichts könnte ein überzeugenderer Beweis dafür sein, Eleanor, denn wenn in dem, was ich getan habe, wirklich Unschicklichkeit gelegen hätte, dann hätte ich es gleichzeitig empfunden, denn wir wissen genau, wann wir etwas Unrechtes tun, und diese Überzeugung hätte mir jedes Vergnügen geraubt.« »Aber meine liebe Marion, lassen dich auch die taktlosen Bemerkungen, denen du dich bereits ausgesetzt hast, nicht allmählich an der Klugheit deines eigenen Verhaltens zweifeln? Wenn die taktlosen Bemerkungen von Mrs. Jennings der Beweis für unschickliches Verhalten sind, dann lassen wir uns alle auf Schritt und Tritt etwas zu Schulden kommen. Ich nehme ihre Verweise ebenso wenig ernst wie ihre Empfehlungen. Ich bin mir nicht bewusst, etwas Unrechtes getan zu haben, indem ich über Mrs. Smiths Grundstück gewandert bin oder ihr Haus besichtigt habe. Sie werden eines Tages Mr. Willoughby selbst... Selbst wenn sie eines Tages dir gehören sollten, Marion, wäre dein Verhalten noch längst nicht gerechtfertigt. Marion errötete bei dieser Anspielung, hörte sie aber offensichtlich nicht ungern, und nach 10-minütigem ernsthaftem Nachdenken kam sie zu Elinor zurück und sagte in bester Laune, »Vielleicht, Elinor, war es tatsächlich unklug von mir, nach Allenham zu fahren, aber Mr. Willoughby wollte mir unbedingt den Besitz zeigen, und du kannst mir glauben, das Haus ist bezaubernd. Oben ist ein besonders hübsches Wohnzimmer, genau die richtige Größe für den täglichen Gebrauch, und modern möbliert wäre es entzückend. Es ist ein Eckzimmer und hat Fenster nach beiden Seiten. Nach einer Seite sieht man über den Rasen hinter dem Haus auf ein wunderschönes Wäldchen am Hang. Nach der anderen hat man den Blick auf die Kirche und das Dorf und darüber hinaus auf die schönen steilen Hänge, die wir so oft bewundert haben. Dabei sah das Zimmer nicht einmal vorteilhaft aus, denn die Möbel hätten keinen trostloseren Eindruck machen können. Aber wenn es neu eingerichtet würde... Ein paar hundert Pfund, sagte Willoughby, würden daraus im Sommer das schönste Zimmer in ganz England machen. Hätte Elinor ihr zuhören können, ohne von den anderen unterbrochen zu werden, hätte sie ihr jedes einzelne Zimmer in dem Haus mit dem gleichen Entzücken beschrieben. Das plötzliche Ende von Oberst Brentons Besuch im Herrenhaus und die Beharrlichkeit, mit der er den Grund geheim hielt, ließen Mrs. Jennings 2 oder 3 Tage lang unentwegt nachdenken und endlos spekulieren. Sie war groß im Spekulieren, wie alle, die ein sehr lebhaftes Interesse am Kommen und Gehen ihrer Bekannten haben. Sie spekulierte ohne Unterlass, was der Grund sein mochte, war sicher, dass eine schlechte Nachricht dahinter steckte und erwog jedes mögliche Unglück, das ihm zugestoßen sein mochte, fest entschlossen, dass er keinem entgehen sollte. »Es handelt sich bestimmt um etwas furchtbar Trauriges«, sagte sie. »Ich konnte es ihm ansehen, der arme Mann. Ich fürchte, seine Verhältnisse sind nicht die besten. Der Besitz in Delaford war angeblich nie mehr wert als 2000 im Jahr, und sein Bruder hat alles in trostloser Verwirrung zurückgelassen. Ich glaube bestimmt, dass es Geldgeschichten sind, die ihn abberufen haben. Ob es das wohl ist? Ich weiß nicht recht. Ich täte alles, um die Wahrheit zu erfahren. Womöglich handelt es sich um Miss Williams. Und übrigens, das wird es sein, denn er hat ein so betroffenes Gesicht gemacht, als ich sie erwähnte. Vielleicht ist sie krank in London. Nichts liegt näher, denn mir kommt es so vor, als ob sie immer kränkelte. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es sich um Miss Williams handelt. Die Wahrscheinlichkeit ist doch gering, dass er sich gerade jetzt in bedrängten Verhältnissen befindet, denn er ist ein sehr umsichtiger Mann und hat den Besitz inzwischen doch bestimmt von allen Schulden befreit. Worum es sich wohl handelt? Vielleicht geht es seiner Schwester in Avignon schlechter und sie hat nach ihm geschickt. Dieser überstürzte Aufbruch sieht ganz danach aus. Nun gut, ich wünsche ihm von ganzem Herzen ein Ende all seiner Schwierigkeiten und eine gute Frau dazu. So spekulierte, so redete Mrs. Jennings, wechselte ihre Meinung mit jeder neuen Vermutung und hielt sie allesamt für gleichermaßen wahrscheinlich, sobald sie darauf kam. Obwohl Elinor Oberst Brentons Wohlbefinden ehrlich am Herzen lag, konnte sie doch nicht solche Verwunderung für seine plötzliche Abreise aufbringen, wie Mrs. Jennings sich gewünscht hätte. Denn abgesehen davon, dass der Umstand ihrer Meinung nach kein solch anhaltendes Erstaunen oder eine solche Vielfalt von Spekulationen rechtfertigte, war ihre Verwunderung anderweitig in Anspruch genommen. Sie war voll und ganz mit dem außergewöhnlichen Schweigen ihrer Schwester und Willoughbys über das Thema beschäftigt, das sie alle, wie die beiden wissen mussten, so brennend interessierte. Dieses Schweigen hielt an und erschien von Tag zu Tag befremdlicher und weniger mit dem Naturell der beiden zu vereinbaren. Warum sie ihrer Mutter und ihr selbst gegenüber nicht offen bekannten, was nach ihrem ständigen Verhalten zueinander offensichtlich stattgefunden hatte, war Elinor ein Rätsel. Sie konnte sich leicht vorstellen, dass eine Heirat nicht unmittelbar in ihrer Macht stand, denn obwohl Willoughby unabhängig war, bestand kein Anlass, ihn für reich zu halten. Sein Besitz war von Sir John auf ungefähr 600 oder 700 Pfund pro Jahr veranschlagt worden, aber er lebte in einem Stil, der kaum im Verhältnis zu seinem Einkommen stehen konnte, und er hatte sich selbst oft über seine Armut beklagt. Aber diese merkwürdige Verschwiegenheit, die sie im Hinblick auf ihre Verlobung wahrten und die in Wirklichkeit gar nichts geheim hielt, konnte sie sich nicht erklären, und sie widersprach dem Denken und Handeln der beiden im Allgemeinen so völlig, dass ihr manchmal Zweifel kamen, ob sie wirklich verlobt waren, und dieser Zweifel hielt sie davon ab, sich bei Marion zu erkundigen. Willoughbys Anhänglichkeit ging aus seinem Verhalten ihnen allen gegenüber eindeutig hervor. Marion gegenüber lag darin all die Verehrung und Zärtlichkeit, deren ein Liebhaber fähig ist. Dem Rest der Familie gegenüber war es die liebevolle Aufmerksamkeit eines Sohnes und Schwagers. Ihr Cottage war ihm anscheinend lieb geworden wie sein eigenes Zuhause. Er verbrachte dort viel mehr Zeit als in Allenham, und wenn sie sich nicht zu einer allgemeinen Verabredung im Herrenhaus trafen, endete der Ritt, der ihn morgens hinauslockte, fast unweigerlich hier, wo er den Rest des Tages mit seinem Lieblingshund zu ihren Füßen an Marians Seite verbrachte. Besonders eines Abends, ungefähr eine Woche nach Oberst Brentons Aufbruch, war sein Herz den ihn umgebenden Gegenständen anscheinend noch liebevoller verbunden als sonst, und als Mrs. Dashwood zufällig ihren Plan erwähnte, ihr Haus im Frühjahr umzubauen, widersetzte er sich mit Nachdruck jeder Veränderung eines Ortes, den Anhänglichkeit ihm als vollkommen erscheinen ließ. »Was?« rief er. »Dieses liebe Cottage umbauen? Nein, das werde ich nie zulassen. Nicht ein Stein darf seinen Mauern hinzugefügt werden, nicht ein Zentimeter seiner Größe, wenn es nach meinen Gefühlen geht.« »Seien Sie unbesorgt«, sagte Miss Dashwood. »Nichts dergleichen wird geschehen, denn meine Mutter wird nie Geld genug haben, ihre Pläne auszuführen.« »Darüber bin ich von Herzen froh«, rief er. »Soll sie ihr Leben lang arm bleiben, wenn sie mit ihrem Geld nichts Besseres anzufangen weiß?« »Vielen Dank, Willoughby, aber Sie können versichert sein, dass ich für alle Umbauten der Welt auch nicht ein Quäntchen Anhänglichkeit von Ihnen oder irgendeinem anderen guten Freund an dieses Haus opfern würde.« »Verlassen Sie sich darauf. Wie viel Geld auch übrig sein mag, wenn ich im Frühjahr meine Jahresabrechnung mache, ich würde es eher ungenutzt beiseite legen, als es auf eine Weise zu verwenden, die Ihnen wehtut. Aber hängen Sie wirklich so an diesem Haus, dass Sie keinen Fehler daran sehen?« »Ja«, sagte er. »Mir erscheint es makellos. Nein, mehr noch. Ich betrachte es als die einzige Art von Gebäude, in der wahres Glück zu finden ist. Und wäre ich reich genug, ich würde Comte Magna auf der Stelle abreißen und nach einem genauen Plan dieses Cottage wieder aufbauen lassen. Mit dunklem, engem Treppenhaus und einer Küche, die raucht, nehme ich an«, sagte Elinor. »Ja«, rief er in dem gleichen lebhaften Ton, »mit allem drum und dran, in keiner einzigen Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit darf die kleinste Abweichung zu sehen sein. Dann und nur dann, unter einem solchen Dach könnte ich in Combe vielleicht so glücklich werden, wie ich in Barton gewesen bin.« »Ich kann nicht umhin zu vermuten«, erwiderte Elinor, »dass Ihnen Ihr eigenes Haus trotz des Nachteils von schöneren Zimmern und einem breiteren Treppenhaus nachher ebenso makellos vorkommt wie jetzt dies.« »Es gibt natürlich Gesichtspunkte«, sagte Willoughby, »die es mir lieb und wert machen könnten, aber an diesem Häuschen wird mich etwas immer besonders anziehen, was kein anderes Haus besitzen kann.« Mrs. Dashwood sah mit Wohlgefallen auf Marion, deren schöne Augen mit einem so sprechenden Blick auf Willoughby gerichtet waren, dass es keinen Zweifel gab, wie gut sie ihn verstand. »Wie oft habe ich gewünscht«, fügte er hinzu, »als ich vor einem Jahr in Allenham war, dass Barton Cottage bewohnt sein möchte. Ich bin nie daran vorbeigekommen, ohne seine Lage zu bewundern und zu bedauern, dass niemand darin wohnte. Wie wenig ahnte ich damals, dass ich als allererstes bei meinem nächsten Besuch im Lande von Mrs. Smith hören würde, Barton Cottage sei wieder vermietet, und ich empfand sofort ein Gefühl der Genugtuung und ein Interesse an dem Ereignis, das sich nur aus einer Art von Vorahnung von dem Glück, das ich hier erleben sollte, erklären lässt. So muss es doch gewesen sein, nicht wahr, Marion?« wandte er sich mit gesenkter Stimme an sie. Dann fuhr er in seinem früheren Tonfall fort: »Und dieses Haus wollen Sie ruinieren, Mrs. Dashwood? Sie wollen es seiner Schlichtheit durch fantasievolle Umbauten berauben? Und dieses geliebte Zimmer, in dem unsere Bekanntschaft begann und in dem wir seitdem viele glückliche Stunden zusammen verbracht haben, wollen Sie zu einem gewöhnlichen Flur erniedrigen? Und alle Welt würde ungeduldig das Zimmer durchqueren, in dessen vier Wänden größeres Wohlbehagen und größere Bequemlichkeit geherrscht haben, als das stattlichste Zimmer der Welt bieten könnte.« Mrs. Dashwood versicherte ihm noch einmal, dass sie keine derartige Veränderung im Sinn habe. »Sie sind eine gute Frau«, erwiderte er herzlich. »Ihr Versprechen macht mich froh. Dehnen Sie es ein wenig aus und es macht mich glücklich. Sagen Sie mir, dass nicht nur Ihr Haus gleich bleiben wird, sondern dass ich auch Sie und die Ihren immer so unverändert vorfinden werde wie Ihre Wohnung und dass Sie immer mit der Freundlichkeit an mich denken werden, die mir alles, was Ihnen gehört, so lieb gemacht hat. Das Versprechen wurde bereitwillig gegeben, und Willoughbys Verhalten während des ganzen Abends verriet seine Zuneigung und sein Glück zugleich. »Sehen wir Sie morgen zum Dinner?« fragte Mrs. Dashwood, als er sie verließ. »Ich bitte Sie nicht, schon vormittags zu kommen, denn wir müssen zum Herrenhaus hinüber, um Lady Middleton einen Besuch zu machen.« Er versprach, gegen 4 Uhr bei ihnen zu sein.